der Freiheit, die wir hatten, entschieden meine Hände, dich zu umarmen. Ohne Herolde kamen die Völker zu meinen Füßen. Ich male Zepter unseres Bundes in die Wolken. Und du trugst mich bis an die Enden der Erde. Ich sah die Sonne auf deinen Befehl den Himmel durchqueren, den Aufbruch meiner Reise. Zeuge dieses Traums. Ich trage alle bei mir, zu denen ich spreche. Kinder und Heilige, die meinen Glauben feiern. Leihen ist nichts als eine Gabe für dich. Du gabst Liebe. Pflanztest Blumen in den Garten meiner Brust. Ich schenke sie dir in der Ewigkeit jedes Tages mit den Säuglingen, die uns von ihrem Thron reden.